Ich rauche Baba Ganja, Dicker, mir geht es so blendend. Alle warten auf die Lyrics, darf keine Zeit mehr verschwenden. Darf keine Zeit mehr verschenken, gib mal Stift und ein Blatt. Dicker, das ist hier mein Lifestyle, rauch ein Spliff, geben Fuck, yo. Und ich chill auf Wolke 7, Mann, ich brauch auch gar nichts haben. Dicker, ich bin voll zufrieden mit dem, was ich mach, was ich krieg, was ich hab. Mann, ich liebe dieses Leben, ich bin fit, ich bin wach. Mach ich dies, mach ich das, mach ich Kies, geb ich Sach. Alles Fragen über Fragen, Dicker, das macht mich nicht schwach. Aha. Denn ich hab ein starkes Ego, laufe barfuß am Strand, such nach Sonne im Montego. Ich will einfach meine Ruhe. Aha. Mach das Leid in eine Truhe. Yeah. Heute trage ich keine Schuhe, laufe barfuß am Strand, bin nach Sonne auf der Suche. Doch, ich will einfach meine Ruhe. Pack das Leid in eine Truhe. Yeah. Heute trage ich keine Schuhe, laufe barfuß am Strand, bin nach Sonne auf der Suche. Setze die Sonnenbrille auf und mache mir keinen Stress. Heute bleibe ich meine smooth und ganz relaxed. Zieh die Shorts, geh zum Strand, die Füße dringen in den Sand. Und ganz egal, was heute passiert, ich bin entspannt. Mach es mir gemütlich, roll den Skunk ins Blatt. Schlage die Zeit tot und zück die Lunte an. Nimm einen Zug und trink einen Schluck aus der Flasche. Heute ist nichts geplant, außer Sonnenbrand im Nacken. Viele sind gestrandet, weil sie Pläne hatten. Geil, Klimawandel, immer 40 Grad im Schatten. Das heißt, keine Klamotten und keine Schuhe tragen. Denn im Endeffekt wollen alle Ruhe haben. Doch, ich will einfach meine Ruhe. Pack das Leid in eine Truhe. Yeah. Heute trage ich keine Schuhe. Laufe barfuß am Strand, bin nach Sonne auf der Suche. Doch, ich will einfach meine Ruhe. Pack das Leid in eine Truhe. Yeah. Heute trage ich keine Schuhe. Laufe barfuß am Strand.